bleiben. Gewann die Frau ein nagelneues Bund-TV. Frau Müller schaltet die Mattscheibe an, denn sie lebt alleine, ohne Kind, ohne Mann. Werbespots, Kriegs- und Propaganda, sieht das alles durcheinander. Durcheinander, durcheinander. Fernsehmörder war da, brachte den frühen Tod. Doch ahnt keiner die Gefahr, sie kommt nach dem Abendbrot. Fernsehmörder war da und brachte den frühen Tod. Doch ahnt keiner die Gefahr, sie kommt nach dem Abendbrot. Der Schirm hält sie in Bahn, nimmt ihr den ganzen Elan. Frau Müller ist schon hypnotisiert, keins an ihren Gliedern reagiert. Zu schwach, um zum Kühlschrank zu gehen, kann den Sprecher nicht verstehen. Nicht verstehen, nicht verstehen. Fernsehmörder war da, brachte den frühen Tod. Ahnt keiner die Gefahr, sie kommt nach dem Abendbrot. Fernsehmörder war da und brachte den frühen Tod. Ahnt keiner die Gefahr, sie kommt nach dem Abendbrot. Scheißegal, was gerade läuft. Auf dem Teppich sich die Asche häuft. Die Bildstörung nimmt sie nicht mehr wahr. Zu spät, das war einmal. Liegt sie tot, tot seit Tagen. Flammen schlagen, Flammen schlagen, Flammen schlagen. Fernsehmörder war da, brachte den frühen Tod. Doch ahnt keiner die Gefahr, sie kommt nach dem Abendbrot. Fernsehmörder war da, brachte den frühen Tod. Doch ahnt keiner die Gefahr, sie kommt nach dem Abendbrot. Fernsehmörder war da,